Einigkeit und Recht und Freiheit. Dienstagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Gutes Motto. Ho, ho, ho. Ja, zum Welttag der Moschee, zum Tag der offenen Moschee, meine ich natürlich, haben wir uns heute mal ganz spontan zusammengefunden. Machen wir ja sonst nie. Ja, und wir gehen zusammen den freudigen Tag der Einheit. Moschee, Moschee. Ja, schön, wir sind alle eins. Alle 16 Zuschauer da draußen. Für jedes Bundesland einer. Aber ja, da sind schon mehr geworden. Wir haben ja dann in der Auswertung später auf DVD und Blu-ray und so, da machen wir eigentlich unseren Schnitt. Genau, ja, mit den Residuals. Ja, und wir sind noch nicht durch KI ersetzt worden, die unsere Stimmen gelernt hat. Das ist doch auch schon mal ein gutes Zeichen. Das ist gut, Mars, sag das nur. Sehr gut. Besser ist das. Wunderbar. Ein Hoch. Die Weltraumaffen. Was schauen wir uns denn heute an, Onkel Chris? Ja. Fakten, Fakten, Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Wir schauen wieder in die Dunkelheit. In Nietzsches Abgrund. Genau. Oh je. Ja, Kafkas Abgrund, die kafkaesken Faktenchecker. Regeln für Faktenchecker. Bedrohung für Faktenchecker. Bedrohung für Faktenchecker. Haben die natürliche Fressfeinde oder was? Ja, die werden desavouiert. Faktenchecks, ne, die widerlegt man nicht, die desavouiert man. Mhm. So wie das ZDF das letztens gemacht hat mit dem Desavouieren von Faktenchecks. Nee, das war redigieren. Mehrfach. Viermal. Ja, Ingrid Brodnik, Autorin und Journalistin, da klingelt irgendwas. Haben wir da die schon mal gehabt? Da klingelt irgendwas und überrascht mich, dass ich so gucke wie ein überraschtes Pikachu. Aber gleichzeitig halte ich ein Bild vom Chris Hof, wo er guckt wie ein überraschtes Pikachu und gucke selber wie ein überraschtes Pikachu. Things within things within things. Alles ist verbunden. Und so. Ja, ich bin gespannt, ob das von früheren Vorträgen zu unterscheiden ist. Ja, komm. Eigentlich zeigen wir wahrscheinlich ja doch jetzt, wir gehen doch jetzt alle nach Hause und lassen einfach den Track vom letzten Mal runterlaufen. Das fällt keinem auf. Ich würde gehen, ja. Ja, so wie die drei Geister der vergangenen Wiedervereinigung, der gegenwärtigen Wiedervereinigung, der zukünftigen Wiedervereinigung, oder wie? Und wer ist in dem Szenario Ebenezer Scrooge? Ja, der bekommt Ingrid. Besuch von denen. Ja, schauen wir mal, was sie für uns hat. Checken wir doch mal die Fakten, oder? Evidenz. Ja. Evi. Moment, Chat dabei, was? Das ist aber nicht die Frau Brodnik. Frau Brodnik an. Was meint ihr, mit welchen Worten Frau Brodnik angekündigt wird? Sie kennen sie aus von der Republika. Und von der Republika und außerdem von ihrem Buch aus dem ZDF. Frau unter anderem. Ziemlich allen öffentlich-rechtlichen Outlets. Ja. Mhm. Alles klar, schneid euch an, wir gehen rein. Was ist denn das für eine Stichwortliste an deiner Seite? Ja, das sind die Punkte, zu denen man springen kann. Achso, okay. Boah, umfangreich. Fancy. Könnte YouTube vielleicht mal was abgucken. Eine Frage, wirklich im Zeitalter der Gegenaufklärung. Welche Auswirkungen haben Desinformationskampagnen? Was hat das eigentlich alles mit uns zu tun? Das werden wir jetzt in der Keynote erfahren. Begrüßen Sie mit mir bitte am Podium die, muss man sagen, digitale Expertin, die in vielen Büchern steht. Fake News. Meinst du das? Ja, digitale Expertin, ja. Die digitale Expertin. Jetzt können wir zusammen mal ein Meme machen. Wir haben hier dieses Katzenbild, digitale Experten, die beste, die allerbeste. Die Digitalexpertin. Ja, die. Falschinformationen, Desinformationskampagnen schon befasst hat, Ingrid Brodnik, bitteschön. Also das geht schnell mit den Desinformationen hier. Sie hat das gerade mal anschaulich gemacht. Wenn sie gesagt hat, Ingrid Brodnik ist die Digitalexpertin. Das möchte ich direkt lösen. War eine Falschinformation. Aber hast du das gecheckt, Chris? Erzähl das mal den Volksverpetzern. Ja, habe ich gecheckt, ja. Okay. It checks out. Ich möchte mit einem Beispiel einsteigen, wie kann man nicht mal guten Tag sagen, oder was? Irreführenden Behauptungen Verunsicherung rund um Fachthemen geweckt wird. Wahrscheinlich haben einige von Ihnen schon diese Zahl gehört. Es gibt so diese berühmte Zahl, dass 97% der Klimaforschenden, also derjenigen, die wirklich zum Klima forschen, davon ausgehen, dass es den Klimawandel, die Klimakrise gibt und dass diese Menschen gemacht ist. 97% ist ein extrem hoher Fachkonsens. Aber wir alle haben vielleicht auch den einen Onkel oder die eine Tante, die dauernd sagt, das stimmt nicht. Und die Frage ist, wo kommt das her oder wie kommt sowas zustande? Und für viele Faktenchecker und Faktencheckerinnen, die auch heute hier sind, muss ich sagen, das ist oft nicht so wahnsinnig kreativ und divers, was da als Info reinkommt. Es sind häufig die gleichen Behauptungen immer und immer wieder, die für Verunsicherung sorgen. Ich zeige ein berühmtes Beispiel her. Das kennen vielleicht manche von den Faktencheckern, Faktencheckerinnen. Wenn man Leute verunsichern möchte, gibt es die Klimakrise, ist die Menschen verursacht aufgrund der Treibhausgase, die wir ausstoßen, dann wird gerne bis heute das Dokument herumgereicht, diese Website. Sie sehen schon an der Optik, die ist jetzt nicht ganz neu, die ist wirklich ein bisschen retro. Und also hier, das sagt aber nichts über die 97%-Studie aus, ne? Die sogenannte Oregon Petition, wo es heißt, fast 32.000 amerikanische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hätten diese Petition unterschrieben und die sagt, dass die Klimakrise ja vielleicht gar nicht menschenverursacht ist und dass das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist alles. Es steht da quasi drinnen und das verunsichert Menschen. Und die Frage ist, ich finde, das ist für Faktencheck-Organisationen sehr interessant, hat sowas eine schlechte Wirkung? Also schlägt sich das nieder? Und tatsächlich gibt es eine Studie, die hat das untersucht, auch in Österreich. Nur ganz kurz, es gibt natürlich viele Faktenchecks dazu. Hier Korrektiv beispielsweise. Diese Petition, die ist nicht sonderlich aussagekräftig, weil diese fast 32.000 Menschen, die sind zum überwiegenden Großteil keine Klimaforschenden. Und was ist denn mit der anderen Behauptung? Wie zum Beispiel Charles Darwin hat das unterschrieben. Oder, fällt mir noch besser, ein Spice Girl. Auf jeden Fall, das ist, wird oft erklärt, dass das nicht sonderlich aussagekräftig ist. Korrektiv hat gesagt, die Behauptungen, die darum mit rundherum verbreitet werden, sind teilweise falsch. Okay. Aber ich meine, es ist doch im Endeffekt nur eine Gegenmeinung. Ja, nee, das ist was anderes. Das ist ein völlig anderes. Ja, es wird natürlich jetzt darauf hinaus, dass die einen die Autorität haben, um das zu sagen und die anderen nicht. Ja, ja. Und ja, sie aber doch genau wie auch schon das Erste, auch. Wo sie da mit den Worten ringt, ne? Ist es die Klimakrise, Katastrophe, dies, das, jenes. Das ist nicht wissenschaftlich, Ingrid. Das kannst du schon mal komplett vergessen. Ich glaube sehr ernsthaft drüber, ja. Weil das sind ja schon mal zwei komplett unterschiedliche, getrennte Gedanken, die man unterschiedlich bewerten kann, die du da gerne und die ihr ja alle immer gerne miteinander verrieben haben wollt. Einmal die Frage, ob irgendwelche Gase, Zusammensetzung der Atmosphäre einen Einfluss auf die Durchschnittstemperatur hat und das andere dann, ob man das, ja, wie das verursacht wird und dann nochmal die nächste Frage, was man dagegen machen kann, dann nochmal 1000 politische Fragen, was da die Abwägungen sind, welche Maßnahmen mehr Schaden als Nutzen und so weiter und so fort. Dieser ganze Rattenschwanz von Dingen, die alle nicht in der Aussage mit drinstecken, ob das jetzt einen Einfluss hat, A, und ob das jetzt vom Menschen gemacht ist. Das eine führt nicht zu dem anderen. Und das, was Faktenchecker da machen, ist zu sagen, die Klimakrise müsste dann sterben und die einzige Möglichkeit ist Kommunismus einführen, und hier Korrektiv hat es mal eben gecheckt. Ja, und die einzigen, die sich drüber freuen, sind halt die Kommunisten und die Leute, die irgendwelche Wälder in irgendwelchen Ländern nicht abforsten und dafür CO2-Zertifikate emittieren, die hier für teuer Geld gekauft werden müssen. Aber so wie sie argumentiert, das ist doch sehr beispielhaft für die Faktenchecker, finde ich. Denn sie baut ja da so einen Strohmann auf, indem sie da halt diese angebliche Gegenposition rausholt. Die Gegenposition zu den 97% ist aber eben, dass die Studie verfälscht wurde, dass da selektiv ausgewählt wurde und dass auch hinterher das Ergebnis eben so geändert oder angepasst wurde, dass man das so behaupten kann. Was und es ist ein Wissenschaftszweig, wo wissenschaftliche Diskussion nicht erwünscht ist. Es ist überall Teil der wissenschaftlichen Methode, nur da nicht. Und in anderen Disziplinen natürlich auch. Ne? Ja, das macht vielleicht die Motivation dahinter sein. Ne? Das kann schon sein, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall die Art und Weise, da zu argumentieren, ist eben eigentlich ein Thema vorbei. Weil die Gegenargumente gegen diese 97%-Behauptung andere sind. Einfach inhaltlich. Ja, aber darum geht es ja auch nicht. Das ist ja jetzt auch nicht der Punkt. Es geht ja um das, was den Faktencheckern vorgeworfen wird. Hören wir doch mal an, was hier vorgeworfen wird. Also Strohmann-Nummer wird denn ja nicht gerade vorgeworfen. Und Forschende von der Universität Innsbruck und auch Universität Graz, die haben sich das jetzt angeschaut, was passiert bei Schülern und Schülerinnen, wenn die solche Geschichten hören. Und die haben, ich zeige das kurz her, die haben mehrere Gruppen getestet. Das sind Schülerinnen zwischen 14 und 19 aus Österreich. Also auch toll, mal eine Forschung aus Europa, sogar im deutschen Sprachraum haben, weil sehr viel Forschung zum Thema Desinformation, Fehlinformation kommt aus den USA. Hier haben wir mal ein österreichisches Beispiel. Und ich erkläre es dann nachher noch genauer. Aber die unterschiedlichen Gruppen an Schülern und Schülerinnen haben unterschiedliche Infos vorgelegt bekommen. Und eine Gruppe hat nur die fragwürdige Webseite des Oregon Projects vorgelegt bekommen. Und ich zeige Ihnen ganz kurz, links ist die Kontrollgruppe, das ist bei denen, wo gar nichts passiert ist. Da sieht man, das ist so die Basislinie, wie hoch schätzt man den Konsens ein. Im Schnitt unterschätzen Leute den Konsens, wie stark die Klimaforschung von der Klimakrise ausgeht. Aber Sie sehen links, also rechts davon, diese eine Linie, die runtergeht. Und das ist krass, das war die Fehlinformation. Wenn Schüler und Schülerinnen nur die Fehlinformation bekamen, konnte gemessen werden, dass der Wissensstand über die Klimakrise sank. Und das, also, das wurde jetzt hier daran festgemacht, dass man meint, es gibt einen 100%igen wissenschaftlichen Konsens und es gibt nicht einen 100%igen wissenschaftlichen Konsens. Und 10% Abweichung ist dann, also es gibt nur 90% Konsens und das ist dann, oder was ist hier impliziert? Genau. Habe ich das richtig verstanden, ja? Also die Leute, die glauben, es wird doch eher geguckt, ob die Leute ja bei der Wahrheit angekommen sind, auch wenn sie die falsche Wahrheit gezeigt bekommen haben. Ja, dann wohl nicht, ne? Anscheinend. Nee. Also wisst ihr jetzt Bescheid, in Innsbruck laufen jetzt die Leute rum, die das Klima leugnen, weil Ingrid denen die Studie gezeigt hat. Das ist verwerflich, Ingrid. Schwer verwerflich. Persönlich ein großes Interesse an der Thematik haben wird, weil heute 14- bis 19-Jährige viel länger leben werden als die meisten von uns, also viel mehr Folgen der Klimakrise mitbekommen werden. Und selbst hier sieht man diese negative Auswirkung von Fehlinformationen. Ich gehe nachher noch genau darauf ein. Ich werde in meinem kurzen Input drei Dinge anreißen. Das erste ist, was bringt denn Aufklärung überhaupt? Kann das ein bisschen das Bild wieder zurechtrücken? Gehe ich gleich darauf ein. Das zweite ist, es ist ja trotz allem oft sehr frustrierend, weil es sein kann, dass zum Beispiel die Falschmeldung, die Fehlinformation sehr weit reißt, der Faktencheck dann vielleicht nicht unbedingt. Oder der Faktencheck ist zwar super sichtbar, aber Leute sagen, ja, du hast die eine Meinung und die andere Meinung. Also wie wird erschwert, dass Leute solchen Fakten zuhören? Warum ist manchmal die Fehlinformation einfach attraktiver? Und dann auch, wie werden Faktenchecks mittlerweile angegriffen? Weil es ist, glaube ich, das noch größere Problem, dass es auch nicht lustig ist, nicht immer lustig ist, eine Faktencheck-Organisation zu sein. Zumindest, was man dann alles über sich selbst lesen kann, ist teilweise kurios. Ich bringe dann ein paar Beispiele. Ja, nein, braucht einen Faktenchecker dafür. Und die Faktenchecker kann im Prinzip auch jeder selber checken. Das ist so, das müsste auch jeder selber rauskriegen, was richtig ist oder falsch. Und es ist ja auch total ungewohnt, dass wenn man mit einer Meinung oder mit irgendwie kontroversen Dingen an die Öffentlichkeit geht, dass dann nicht nur die Nachricht angegriffen wird, sondern auch der Überbringer. Das ist ja Raketenwissenschaft, Ingrid. Ja, und das, obwohl doch diese ganzen Faktencheck-Organisationen alle so vollkommen altruistisch und selbstlos handeln und nicht verbunden sind. Und keine Agenda haben. Ja, und keine eigenen, keine Verwicklungen in irgendwas oder ja, keine eigenen Ziele, die man irgendwie verfolgt. Nee, ist alles nur ganz objektiv. Ne? Und das zeigt sich auch immer so schnell, ist ja auch für jeden von außerhalb erkennbar. Und deswegen... Ja. Außer unter anderem halt in der Selektivität, über welche Themen die Fakten checken. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Dann tun, wenn man das nicht so wahnsinnig witzig findet, gehen wir gleich nochmal auf diese Untersuchung ein. Da gibt es viel, viel mehr Forschungsarbeit. Aber ich nehme diese Studie mal als ein Beispiel, was Faktenchecks bringen können. Wie gesagt, mehrere Gruppen an Jugendlichen. Hier die Fehlinformation, die hat das Wissen quasi verringert oder das Verständnis der Thematik. Und dann sehen Sie rechts davon, ich habe mir das notiert, dann sehen Sie rechts davon, wenn Leute nur die Information bekommen, also wenn sie nur informiert werden, wie hoch der Konsens in der Fachwelt ist, das ist das äußerste Rechts, da ist die Informationslage am besten, da wird es am häufigsten richtig eingestuft. Und wenn Sie jetzt aber die zwei Balken daneben anschauen, der dritte Balken, also der mittlere Balken, der zeigt die Fehlinformation gemeinsam mit einem Faktencheck. Und Sie sehen schon, selbst das ist schon positiv. Weil die, also die den Faktencheck nachblabbern können, die kriegen dann der 1 plus oder was, ne? Alle anderen eine 3 minus. Also am besten sind die, die das Böse gar nicht gesehen haben, ne? Sehen wir hier. Mhm. Und die anderen, die wenigstens häufig zu retten sind, die haben dann wenigstens einen Faktencheck gesehen. Und was wir daraus lernen, ist, solange wie wir nicht die totale Kontrolle über alles haben, machen wir nochmal ein paar Faktenchecks. ist besser als nichts dann scheinbar. Die Fachinformation richtig einstufen. Und dann noch eine Spur besser war übrigens Inoculation. Das ist, dass man Menschen vorab über solche trügerische Methoden, logikbasierte, logisch falsche. Ja, dass man denen zum Beispiel sagt, also welche Gruppen ihnen schaden, wo sie nichts mehr kaufen sollen zum Beispiel. Dass man die praktisch impft, schon gegen alles, was aus bestimmten Ecken kommt, impft. Dass die gleich sagen, nee, ich will dir gar nicht zuhören, die Brotnik hat mir ja gesagt, du lügst mich nur an. Perfide. Für die Freiheit müssen wir den Menschen die Gedanken einschränken. Okay. Und ihnen dann die falsche Information zeigt. Also das ist mehr so ein logikbasierter Zugang, wo man vorab Bewusstsein schafft und erst dann die Fehlinformation einblendet. Aber kurz gesagt, es bringt ein bisschen was. Also es ist schon gut, dass es Faktencheck-Einrichtungen gibt. Wenig überraschend sage ich das jetzt hier. Es ist schon sinnvoll, oder ich sage es immer umgekehrt, kein Faktencheck wäre auch keine Lösung. Weil dann wären wir da unten. Und das wäre definitiv nicht gut. Trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen. Das ist eine keine Lösung, da werden wir alle arbeiten. Oft die falsche Behauptung eher glauben. Weil interessanterweise sowohl bei falscher als auch richtiger Information sind wir Menschen ähnlich. Aber sind wir nicht im Endeffekt in einem gewissen Sinne ohne Faktencheck, nämlich ohne Faktencheck für das, was eure Seite erzählt. Der wird ja gar nicht gehört. Das sind wir oder der Herr Wegner oder keine Ahnung, Don Alfonso oder. Aber das ist doch nichts, was Reichweite hat. Wenn wieder irgendwie jemand erzählt, Länder wären 100.000 Kilometer weg, dann macht ihr keinen Faktencheck. Ja. Da lasst ihr dann die Finger davon. Das könnte ja eure Freunde irgendwie blamieren. Ja, und dann gibt es ja auch noch die regionale Relevanz. Man will nicht über tagesaktuelle Themen berichten. Ist auch eine tolle Sache, warum manche Faktenchecks nicht gemacht wurden. Ja, wird ja nie gemacht. Tagesaktuelle Themen, Fakten checken. In Biases, in Heuristiken. Das heißt, wir haben oft so Schnellschüsse, wie wir neue Behauptungen als wahr oder falsch, als wichtig oder unwichtig bewerten. Und da gibt es ein ganz ein tolles Paper, unter anderem von Ulrich Ecker, aber auch der Stephen Lewandowski und andere haben daran mitgeschrieben, also wirklich so ein Who is Who aus der Forschung. Ich habe es auch da namentlich genannt. Und die haben viel mehr Punkte, als ich jetzt hier aufzähle, aber ich bringe nur ein paar. Warum wird dann oft etwas als wahr gehalten, was nicht wahr ist? Da gibt es solche Mechanismen im menschlichen Denken, die das begünstigen. Ich gehe ein paar durch. Zum Beispiel der Illusory Truth Effekt. Den kennen wahrscheinlich einige, ist schon in den 80er Jahren von Soziologen und Soziologinnen beobachtet worden, ganz interessant. Den auch und einen Sender dran gemacht. Ist das eigentlich auch Fehlinformation, wenn ich so ein Konzept wie sich irren einen englischen Namen gebe und das dann irgendwie als so ein Ding, dem man sich aware sein sollte, dass andere Leute dieses Problem haben, irgendwie ausgebe. Nochmal was Falsches erzählen so? Könnten, ja. Also ich andere Leute haben das Problem, ich nicht, natürlich. Das ist schon, also ich finde das auch geil, dass sie so toll die Prinzipien hier erklärt, aber ich bezweifle, dass sie die Prinzipien auf diese Sachen anwenden kann. Das würde sie ja hier nicht so erzählen teilweise, ne? Defaulting to one's own personal views, ja auch bekannt als Vorurteile haben. Was ja auch erlaubt. Vorurteile bestätigen lassen oder so. Als ob ihr da irgendwie was zulassen würdet, was nicht in irgendeiner Art und Weise eure ganzen schönen Narrative da irgendwie widerlegen würde. Initiative versus Analytical Thinking. Intuitive versus Analytical Thinking. Ja, auch bekannt als Gefühle schlagen meine Fakten. Ja. Deine Wahrheit. Anekdotische Evidenz. Leaders make false claims, auch bekannt als Autoritätsargument. Warum diesen Englisch-Scheiß? Damit ihr schlau wirkt, oder wie? So als wäre das irgendwas Wissenschaftliches. Ne? Das modern, ist ein neuer Wort gefunden worden. War das nicht auch Ingrid Brodnik, die uns irgendwie mal erzählen wollte, dass dadurch, dass die Leute, dass man was widerlegen muss, man das ja dann wiederholen muss, was man da widerlegt und das dann dazu führt, dass noch mehr Leute irgendwie das Falsche dann glauben. Irgendwie so ein Ding, das habe ich nämlich letztens von Michael Shermer gehört, hier vom Skeptik-Magazin. Und der hat gemeint, das wäre schon seit Jahrzehnten, es hat diese Reproduktionskrise da nicht überstanden. Das wurde irgendwann in den 70er Jahren irgendwie aufgerufen und hat nicht lange gehalten. Mit anderen Worten, das ist totaler Schwachsinn. Da gibt es keine Beweise für, dass die Leute nur, weil sie irgendwas nochmal wiederholt haben von irgendwem, der das dann gerne argumentativ angehen will, dass sie dann... Das verbreitet sich nur mehr, ne? Das muss dass sie dann die ursprüngliche falsche Sache oder was er dann auch immer kritisieren möchte, dann so verinnerlicht irgendwie so. Weil das ist ja eines von den zentralen Dingen, was sie sich raussuchen, um ihre Zensur da halt zu rechtfertigen, weil das brauchst du ja. Weil wenn du ansonsten immer sagen kannst, naja, du kannst ja die Sachen halt prüfen, du kannst ja gucken, ob sie stimmen oder nicht. Und das hat sie ja eben gerade mit diesem Graph, den sie da hatte, quasi auch getan, dass sie da gesagt hat, ja, es ist zwar schlecht, wenn die Leute überhaupt was anderes hören, weil... Aber es weicht doch zu sehr von der ordentlichen Meinung, von der richtigen Meinung ab. Schöner wäre natürlich, wenn wir die erst gar nicht damit konfrontieren müssten, dass irgendwas eventuell auch falsch, in Anführungsstrichen, sein kann. Und aber solange wir es nicht können, dann argumentieren wir noch mal ein bisschen. Der ganze Versuchsaufbau war so auch so toll. Es ging ja darum, unterschätzt man etwas oder überschätzt man etwas? Aber wenn man genau hinguckt, bei dieser Fragestellung kann man es gar nicht überschätzen. Weil es sind ja 99,9%. Deswegen, je höher die Überschätzung, desto besser. Naja, aber es muss ja nur eine innere Logik haben, nicht wahr? So. Also Shortcut for Truth. Über mehrere Wochen hinweg haben Menschen auf Tonband Behauptungen vorgespielt bekommen. Ein Teil der Behauptungen war wahr, ein Teil der Behauptung war falsch. Aber die große Erkenntnis war, eine Behauptung, die man öfters gehört hatte, die wurde tendenziell eher als wahr wahrgenommen. Das gilt für wahre als auch falsche Behauptungen. Also die pure Wiederholung einer Behauptung führt dazu, dass Leute sie eher für wahr halten, weil es zum Beispiel familiärer. Ja, da hat sie gerade Propaganda jetzt entdeckt? Ja, sie hat jetzt vor allen Dingen gerade uns erklärt, warum wir den Journalismus in seiner jetzigen Form beenden sollten. Weil Dinge, die unwahr sind, so oft zu wiederholen, dass sie irgendwie ankommen, wie der Seehofer hat gesagt, die Wurzel aller Probleme ist die Migration. Es gibt nur zwei Geschlechter. Ja. Plan hat herausgefunden, dass Männer zu 30% Frauen gewalt gegen Frauen befürworten. Also Dinge wird immer weiter Ja, und da sind die Leute auch noch bei geblieben, selbst als sich herausgestellt hat, dass das Quatsch ist, weil irgendwas wird ja schon dran sein. Lasst mich euch die Mehr vom Gender Pay Gap erzählen. Jedes Jahr zu 3 oder 4 Anlässen, damit es irgendwann wahr wird. Hetzjagd in Chemnitz. Klingt, geläufiger klingt. Es wird nicht so falsch sein, wenn ich das schon öfters gehört habe, so in die Richtung. Also es ist tatsächlich messbar, diese Untersuchung ist immer und immer wieder wiederholt worden. Das hat sich verfestigt als Beobachtung. Zweitens, das steht jetzt länger, defaulting to one's own personal views. Also im Zweiten. Hat Ingrid gerade gesagt, die Leute glauben Sachen, die sie häufiger hören und dann das so beschrieben, dass sich das verfestigt hat, weil man es häufiger festgestellt hat, ja. Ja, genau. Also immer mehr Leute haben gesagt, wenn man es immer wieder wiederholt, dann verfestigt sich das. Und das hat sich jetzt bei ihr verfestigt, ja. Naja, ich meine, so zum Beispiel sowas wie man darf das nicht leugnen oder so, das hat sich schon ziemlich verfestigt. Das hat sich schon zumindest bei unseren Medien doch auch durchgesetzt. Da also ich bin auf jeden Fall ein Surprise Kritik Pikachu. Oder so, Kritik an Maßnahmen vielleicht. Aber nicht ist ein Surprise Pikachu dabei, dass ich das durch Wiederholung sich wiederholt hat, dass sich durch Wiederholung immer alles, man das glaubt, dass man das dadurch glaubt, dass es immer wiederholt wurde. Zweifelsfall glauben wir mal das, was uns bestätigt. Das, da warst du zum Beispiel auch der Confirmation Bias dazu, Bestätigungsfehler. Also all diese psychologischen Erklärungen, warum wir uns mit Informationen leichter tun, die uns vielleicht auch eher an diese erinnern, wenn sie uns in unserem Weltbild bestätigt. Ganz interessant, intuitive versus analytical thinking. Wir Menschen generell haben oft 2 Denkmodi. Ganz kurz, intuitives Denken ist so dieses Bauchdenken, mit dem wir großteils gut durch den Tag kommen. Sie kennen womöglich solche Übungen, die das zeigen. Es gibt so die Frage, wenn man bei einem Wettrennen den Läufer oder die Läuferin auf Platz 2 überholt, an welcher Stelle ist man? Und aus dem Bauch heraus möchte man sagen, auf Platz 1. Das ist aber falsch. Weil wenn man die zweitgereihte Person überholt, ist man zweitgereiht. Wenn man hat die zweitgereihte Person überholt. Das ist intuitives Denken. Was? Was? Analytisches Denken, analytisches Was Denken. Hat das denn jetzt gerade mit... Das ist analytisches Denken gegen gefühltes Denken. Was ist das für ein Low-IQ-Ansatz? Alter, wenn man die zweite Person überholt, dann denkt man, man ist der Erste. Was ergibt das denn für einen Sinn? Man sieht dann doch noch vor einem... Ich glaube wahrscheinlich nur 72 und 38 sind 100 oder so. Sind das hier Geschichten aus dem Palornagarten für blinde Rennolympiaden oder was? Haben die in Österreich überhaupt Palornagarten? Das ist ein Shortcut for Truth, sage ich euch. Oder sie ist eine Leaderin, die false claims macht. Bedeutet, ich setze mich ganz kurz hin und denke, Moment, stimmt das, was ich mir gerade gedacht habe? Und das Blöde ist, dass intuitive Denken oft eher das normale Denken ist, von uns alltäglich. Und interessanterweise, es gibt Menschen, die neigen ganz besonders stark zu intuitiven Denken. Und es ist tatsächlich gut, zum Beispiel auch in der Schule zu überlegen, wie könnte man analytisches Denken fördern. Oder auch als Gesellschaft. Ja, das gibt es auch als System 1 und System 2. Durch. Leaders make false claims, auch ganz interessant. Es geht ja immer darum, auch wer behauptet das. Und das Blöde ist, wenn der Politiker oder die Politikerin, die etwas Fragwürdiges behauptet hat, hohes Vertrauen hat, aber die Faktencheck-Einrichtung, die das überprüft, bei dieser Gruppe niedriges Vertrauen hat, bringt das oft leider auch nicht so viel. Also es ist auch eine Vertrauensfrage. Eine Herausforderung für Medien natürlich, gerade in Zeiten, wenn Medien... Naja, wenn der böse Kubicki wieder sagt, irgendwie irgendwas Böses über die Grünen, dann, dann ist das halt, dann können die das nicht ausmerzen, weil der Kubicki bei den Leuten so ein gutes Standing hat. Oder das sind die Faktenchecker, wo man nicht hundertprozentig sagen kann, dass es falsch ist. Partially true, wie es so schön heißt. Mostly peaceful. Wie sie sich darum rumgeschifft hat jetzt. Weil ihr dann wahrscheinlich auch aufgefallen ist, dass dieses Ding von wegen, dass wenn die Anführer da irgendwas Falsches sagen, das in unserer Gesellschaft halt egal ist im Endeffekt, weil es dann ja doch wieder darauf hinausläuft, ist, wie viel Vertrauen die halt eben genießen. Und so ein Trump, der kann von früh bis spät irgendwas erzählen, dem glaubt ihr das halt nicht. Aber eure Leute, denen ihr halt alles glaubt, den glaubt ihr dann halt alles. Aber Ingrid hat auch eine einfache Lösung. Die Leute müssen in der Schule nur analytisch denken lernen. Ja. Haben wir ja noch nie versucht, die dahin zu bringen. Sind, dann müssen sie halt wieder rein in die Schule. Und das nochmal nachholen. Das vermitteln kann. Brauchen sie halt noch ein bisschen Erziehung. Nun, das, was in der Schule beigebracht wird, ist ja das Gegenteil von Medienkompetenz. Ne? Kann man nicht anders sagen. Oft desavouiert werden, einfach nur für ihre Arbeit. Und dann Emotivinformation, also die Emotionalität. Nur ein Beispiel. Emotionale Inhalte werden auch stärker weiterverbreitet. Wenn die Falschmeldung sehr emotionalisierend ist, hat sie oft auch eine Viralitätsvorteil. Das heißt, da gibt es viel mehr noch als das, aber wir sehen, ich muss ja sagen, ich lese oft solche Paper, wo diese Dinge aufgelistet werden. Wenn man das durchliest, denkt man sich, es ist ein Wunder, dass Menschen sich jemals auf irgendetwas einigen können. Also es ist wirklich beeindruckend, dass wir überhaupt so weit kommen als Gesellschaft, wenn man weiß, wie viel am Weg dorthin schief gehen können. Also gut ist, es gibt diese Abkürzungen, die kognitiven, die wir machen, aber doch, wir schaffen es dann auch immer wieder zu merken, das war jetzt zu simpel. Ich möchte das alles nennen, weil natürlich Faktencheck-Seiten darüber aufklären und diejenigen, die Desinformation verbreiten oder Fehlinformation, oft genau an solche Dinge anspielen. Und das Ärgerliche ist, dass dann es zu einem bisschen ein Wettrüsten kommt, wer hat als Letzter das Sagen bei einer Geschichte. Also da kommt eine Falschmeldung, dann wird die Falschmeldung aufgeklärt und dann wird die Faktencheck-Seite dafür erst recht kritisiert. Und ich bringe so ein Beispiel. Ich möchte dazu kurz ausholen. Es ist eine Seite, die kennen wahrscheinlich einige hier. Also alle, die Faktenchecks machen, sollten diese Seite aktuell in den letzten Jahren leider öfters mitbekommen haben. Ich bringe nur zwei Beispiele. Report 24 ist übrigens ein Beispiel, wo man sieht, dass Österreich ist ja im internationalen Kontext, im deutschsprachigen Raum, ein eher kleines Land. Aber ich würde immer sagen, wir sind überproportional gut vertreten, oder schlecht vertreten, wenn man es sagen will, überproportional stark vertreten bei der Verbreitung von Unsinn. Also wirklich, mir tun immer die deutschen Kollegen, Kolleginnen sehr leid, weil die müssen sehr viel korrekt drücken, was österreichische Webseiten aufgeführt haben. Hier eine Seite aus Oberösterreich, Report 24, die gerade in der Corona-Zeit groß geworden ist. Und ich bringe nur zwei Geschichten mit. Deutsche Unterrichtsbroschüre empfiehlt Elektroschocks gegen Heterosexualität. Ein Unsinn. Auch Wien, über 1000 Städte wollen bis 2030 Fleisch, Milch und Privatautos verbieten. Beeindruckend und man liest nichts davon in Mainstream-Medien. Was für ein Witz. Ja, das ist natürlich ein Beispiel. Das zweite ist realistischer, aber das zweite ist eine freiwillige Selbstverpflichtung, dass man darauf hinarbeiten will. Ja, eben. Und beide Headlines sind so reißerisch, dass sie schon fast öffentlich-rechtliches Niveau erreichen und damit ja sowieso von vornherein unseriös wirken. Aber ich meine, wir wissen doch alle, was Agenda 2030 bedeutet und Great Reset und solche Sachen. Und viele Städte haben sich ja mit ihren rot-grünen Regierungen auch da schon angeschlossen. Haben. Also hier meine Stadt, in der ich lebe, sagt auch, sie will bis 2030 klimaneutral werden. Und da ist halt die Frage, wie weit gehen die? Ne? Aber natürlich ist das hier Clickbait, was Report 24 hier macht. Aber ja, das ist sowas. Ja, halt, es gibt einen realen Aufhänger, der natürlich ein bisschen kleiner ist als in der das ist ein Vortrag auf einer Fachtagung, wo lauter Faktenchecker sind. Und sie kommt, ja, hier, es gibt Medien, die sind nicht besonders seriös. Die formulieren ihre Überschriften ein wenig reißerisch, damit sie einen höheren Absatz haben. Also sie kommt mit Boulevardjournalismus 101 um die Ecke von einem Publikum, ja, das selber im Thema drin ist. Und deshalb gehen wir jetzt alle auf die Website Gorka. Ja. Das ist so, dass die trotz ihres nicht vorhandenen Tiefgangs immer wieder irgendwo als Expertin vorgeführt wird und dann solche Sachen macht. So, Vorsicht, bei den Lego-Steinen, manche passen nicht so richtig aufeinander, da muss man aufpassen, dass man sich nicht klemmt. So, die, als Erzieherin wäre die gut. Also nicht für die Kinder wahrscheinlich, aber so von ihrem von ihrem Duktus, aber nicht für eine Fachtagung oder für ein Podium, wo sie über irgendwie ein komplexeres Thema referieren sollen. Ach ja, das ist halt ihre Art. Ah ja, aber das sage ich jetzt noch. Wer sich darüber informieren will, kann das ja einfach machen. C40 bei Google eingeben, dann kommt ihr auf die offizielle Webseite von dieser Aktion und dann könnt ihr selber lesen, was die wollen oder nicht. Das ist immer der beste Faktencheck, lesen, was die selber sagen. Ich sage es nur ganz sicher selber dazu. Falls Sie glauben, es besteht die Gefahr, dass Leute Elektroschocks bekommen, weil sie heterosexuell sind. Das war eine Unterrichtsübung, wo auf Conversion Therapy angespielt worden ist, wo die bis hin zu Elektroschocks führen konnte. Achso, das ist auch ein realer Background. Und es ging darum, dass Jugendliche sich überlegen, wie das sein muss, wegen der sexuellen Orientierung Elektroschocks ausgesetzt zu werden, also wie furchtbar das sein muss. Aber nirgendwo ist gestanden, dass man dass die eigenen Eltern elektroschocken soll, weil sie in einer heterosexuellen Beziehung sind oder was weiß ich. Ja, und da ja, kein Fleischverbot. Es ist, viele Städte wollen die CO2-Emissionen verringern und es gibt oft Zugänge, wo es heißt, weniger Fleisch essen ist gut. Ja, ich meine, das kommt von der Seite, die damals den Edeka Werbespot angegriffen hat. Wisst ihr noch? Weil das Auto irgendwie haha und eine 88 irgendwo hatte. Von der Seite kommt, dass manchmal Leute was in den falschen Hals kriegen und aus einer Mücke einen Elefanten machen. Von euch. Die, wenn sie irgendwo ein Gekrakel sehen, schon denken, ach du mein Gott, das ist sicher ausländerfeindlich oder sonst irgendein Scheiß. Von euch kommt das, dieses Argument, okay. Ich sehe aber auch noch nicht, dass die Nachfrage nach Fleisch dadurch sinken muss, dass die Städte sich irgendwie so für sowas erklären. Dann wird das eben trotzdem gekauft und kommt dann aus dem Ausland und wenn es hier bei uns nicht produziert wird oder in den Städten dann eben. Ja, aber das ändert doch nichts, das macht dann die Sache eher schlechter, ne? Da kriegen wir unser Fleisch halt aus Südamerika. Ne? Da ja, haben wir ja gerade Ausgaben produziert. Ohne Tierwohl und so weiter. Ganze Kategorien kannst du direkt knicken dann. Wir sind ja immer auf der Wiese, das ist immer gut bei denen. Okay, ich komme zum Punkt. Diese Seite, ich wollte nur einordnen, wie wir Report 24 so ein bisschen einstufen könnten. Und dann hat die APA dieses Jahr im Sommer einen Faktencheck gemacht. Corona. Vielleicht nicht für die meisten von Ihnen ist die Corona-Impfung kein so großes Thema mehr oder Sie haben sich gerade impfen lassen oder was weiß ich. Interessant ist, es gibt eine Zielgruppe, die noch immer aktiv ist, die noch immer der Meinung ist, dass zum Beispiel Corona-geimpfte Frauen unfruchtbar werden. Auch wenn sehr viele Corona-geimpfte Frauen mittlerweile schon Kinder im, was weiß ich, Kindergartenalter haben. Aber okay, Ingrid, liegt das nicht vielleicht auch daran, dass keine Aufarbeitung des Corona-Skandals im Ganzen erfolgt? Dass Meldungen über Impfnebenwirkungen irgendwie belächelt werden, dass irgendwie niemand bereit ist, Verantwortung für den Unsinn zu übernehmen, der in der Zeit gemacht worden ist. Kann sein, dass es vielleicht daran liegt, dass die Leute ein bisschen unzufrieden sind. Denk einmal nach. Bringt aber, wie das gut ist, weiterhin Faktenchecks, wenn weiterhin der Unsinn kursiert. Und interessanterweise kommt dann Report 24. Ich bringe ein Beispiel von Telegram, wo das dann herumgereicht wird aus einer klassischen österreichischen Telegruppe zu dem Thema. Ich lese nur den ersten Satz vor. Eine Laura postet, sogenannte Faktenchecker agieren nicht nur als Propagandasprachrohre der Politik, sondern schützen durch ihre Führung der Bürger im Hinblick auf die Impfstoffsicherheit auch die Milliardenprofite rücksichtsloser Pharmaunternehmen. Punkt, Punkt, Punkt. Beginnt schon mal gut, würde ich sagen. Hier ist der Link. Ich Moment. Es geht dann weiter. Ich lese Ihnen das ganz kurz. Wo genau hat sie die Kritik jetzt? Ich meine, ist das schon desavouierend, wenn man euch als Propagandasprachrohre der Politik bezeichnet? Oder wo ist das Problem? Weil wir haben ja vorhin noch gefragt, warum wird nie das gecheckt, was von der anderen Seite kommt? Warum werden nie Behauptungen gecheckt, die irgendwie von Politikern der Grünen oder der SPD erhoben werden? Warum seid ihr so selektiv? Und solange ihr mir die Fragen nicht beantwortet, darf ich euch als Propagandasprachrohre der Politik bezeichnen, weil das seid ihr dann. Und ich finde es frech, dass ihr schon so eine harmlose Meinungsäußerung schon so, ja, das fängt ja schon gut an. Krass. Kurz vor. Statt auf Fakten setzt man bei diesen vermeintlichen Faktenchecks vielmehr auf Manipulation. Die GGI-Initiative, die sich zuletzt verstärkter Analyse von Propaganda widmet, hat einen Faktencheck untersucht, mit dem die APA einen Report 24-Bericht zu mRNA-Impfungen bei Schwangeren zu widerlegen versuchte. Presseaussendung der GGI-Initiative am 14.09.2023. Und okay, Sie sind jetzt alle vom Fach. Wenn Sie das lesen, dann verdrehen Sie womöglich die Augen und denken sich, okay, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich rede auch immer wieder mit Leuten, die auf solche Sachen wirklich hineinfallen oder die einfach nur durch das Internet surfen und nicht immer über alles so intensiv lange nachdenken. Und da kommt einem schon unter, dass man sagt, naja, die einen sagen das und die anderen sagen das, was ist denn jetzt richtig? Weil da gibt es jetzt zwei Faktenchecks und es heißt, glaubt dem Faktencheck, aber die Faktenchecks sind ganz andere Dinge. Und das ist schon eine Gefahr, glaube ich. Gerade bei Leuten, die vielleicht nicht so lange sich über die medialen Funktionsweisen der Desinformation den Kopf zerbrochen haben. Wir sollten auf jeden Fall über einen Studiengang staatlich geprüfter Faktenchecker nachdenken und dann dürfen nur noch die sich so nennen. Also anders geht es, glaube ich, nicht mehr. Diplom-Wahrheitsfinder. Dafür brauchen wir einen Bürgerrat. Mhm. Ja, den auch. Ja. Bürgerrat Wahrheitsfindung. Ah, oh, meine Güte. Ja, jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, worauf ich hinaus wollte. Irgendwas war da gerade lustig an dem, was sie gesagt hat. Ach ja, genau, sie hat ja gemeint, es heißt ja immer, glaubt den Faktencheckern. Ja, wer erzählt das denn den Leuten, dass sie den Faktencheckern glauben sollen? Ne? Wer sagt das denn, glaubt den Faktencheckern? Vielleicht wäre es besser, wenn man den Leuten sagt, glaubt nicht jeden Scheiß, den im Internet liest, egal wo er herkommt. Wäre das vielleicht gut? Nee, bezeichnet gut, Abraham Lincoln. Auch nicht. Ja. Vor allem, man sollte keine Schnappatmung immer direkt bekommen. Ja. Nur weil irgendwo mal eine neue Information kommt, muss man ja nicht sekündlich reagieren. Ne? Ja, eben. Und man muss auch nicht aus jedem Thema sofort ein Politikum machen. Das wäre vielleicht auch ganz gut, aber das habt ihr ja auch für gesorgt, dass das nicht mehr geht. Weil sonst Oma stirbt, wenn es nicht ein Politikum ist und der Planet stirbt und alle sterben. Haben, die einfach nur schnell herumsurfen. Und das Krasse ist, ich möchte das kurz herzeigen, es wird bei diesem Angriff auf Faktencheck-Seiten eigentlich die gleichen Tricks genutzt wie bei anderen Fehlinformationen. Ich zeige das nur ganz schnell her. Es gibt immer eigentlich rhetorische Tricks, wie solche Seiten agieren. Ich nenne nur ein paar, gibt sicher noch einige mehr. So, jetzt wird die Republika hier beschrieben. Ich lese Technobubble. Das ist Republika. Ich lese Selbsterhöhung. Das ist Republika. Ja, aber hier ist Technobabble gemeint. Also ja, das meine ich ja. Ich habe es nur anders ausgesprochen. Ja, das ist doch Republika, aber die sind auch Technobabble. Das ist doch Republika. Ja. Selbsterhöhung, Republika, ad hominem, Republika. Nee, aber Vermischung, Meinung, Fakten gibt es auf der Republika nicht. Nirgends. Nirgendwo, nein. Ja, das ist ein Beispiel. Schon gar nicht auf der Bühne, ständig. Also in jedem nur Fall. Journalismus mit Haltung, sonst nichts. Das genau. Ist doch eine Mischung von Meinung und Fakten. Nee, das heißt doch ganz anders. dieser Text ist wirklich sehr lang. Wenn Sie mal wirklich ein bisschen das Gruseln bekommen können, können Sie diesen Faktencheck lesen. Das ist wirklich unterhaltsam auf eine nicht lustige Weise. Und zum Beispiel wird da vorgeworfen, dass der Faktencheck der APA zu autoritätsgläubig wäre. Und solche Dinge werden ja nicht einfach so behauptet, sondern da will man besonders gescheit klingen. Und dann schreibt man, wie bei Faktenchecks üblich, kommt besonders häufig das Agentum ad verecundiam, keine Ahnung, Appell an die Ehrfurcht vor. Es gibt ja noch andere Beispiele, wo so wissenschaftliche Begriffe zum Teil eingestreut werden. Das ist Technobabble. Das heißt, man versucht irgendwie Fachbegriffe oder das heißt Latein. Ja, aber was steht denn da? Da steht, wie bei Faktencheck üblich, kommt besonders häufig das Argumentum ad Dingsbums, was sie gerade gesagt hat, Appell an die Ehrfurcht vor. So, und jetzt in Fettbuchstaben, das bedeutet die kritiklose Anerkennung von Äußerungen durch Autoritäten, in Klammern sogenannte Experten oder Fachgesellschaften. Mit anderen Worten, alles, was ihr in diesen scheiß Faktenchecks immer macht. Die Dingsbums vom Mobi Rex, nicht binär, sagt uns, hier wird trans geleugnet, die Leute sind alle rechts. Diese ganze Scheiße. Das ist doch euer Standardmodus. Experte hier, Experte da, Experte dort. Wir haben genau, der Sozialwissenschaftler, der zufällig auch bei der Grünen Partei ist, sagt, wer Ausländer sagt, ist rechts. Wir schreiben gar nichts an Fakten. Unsere Fakten bestehen aus Meinungsäußerungen von irgendwelchen angeblichen Experten. Das ist doch das, was ihr die ganze Zeit macht. Ich möchte dazu kurz einen Text aus der letzten Woche von der Tagesschau vorlesen. Schulze hat früher Handball gespielt. Eine Teamplayerin ist sie immer noch, jetzt in der Fraktion. Sie ist eine, die Menschen begeistern und die Fraktion zusammenhalten kann. Wenn Schulze vor die Kamera oder im Landtag ans Rednerpult tritt, tut sie das mit viel Power. Vermischung von Meinung, Fakten, Emotionalität etc. pp. Das haben die den Artikel wenigstens mittlerweile als Kommentar gekennzeichnet? Ja, das war von der Tagesschau jetzt, ne? Genau. Haben die da jetzt mittlerweile wenigstens Meinung oder Kommentar oder sowas drüber geschrieben? Weiß ich nicht. Lobhudelei hätten sie drüber schreiben sollen. Also so viel zu irgendwie Fakten und Ehrfurcht vor der Autorität und so weiter und so fort. Also bitte. Lateinische Ausdrücke zu verwenden, um so zu tun, als ob man eine Ahnung von der Thematik hat, wenn man eigentlich einen Angriff verfasst. Technobabble ist ein Begriff, der kommt eigentlich... Ingrid, ad hominem ist doch auch ein lateinischer Ausdruck. Ja, aber auch halt BIPOC, queer, intersektional, non-binär, Two-Spirit. Wer scheißt uns denn zu mit so einem Mist? Emotive Information. Es heißt ja. Care-Arbeit, die unbezahlt ist. Ja, genau, ist. Care-Arbeit. Eigentlich aus der Science-Fiction. Das ist so ein Trick, mit dem Drehbuchautoren und Autorinnen etwas glaubwürdig wirken lassen. Also zum Beispiel, man möchte eine Folge schreiben, wo das Raumschiff Enterprise... Ingrid, wir müssen die Polarität umkehren. Oh Gott, jetzt geht's los, ja. Ingrid redet über Star Trek. Reis in die Vergangenheit katapultiert wird und man weiß ja nicht, wie Zeitreisen wirklich funktionieren, also muss man irgendwas erfinden, was gut klingt und sagt... Doch die Tachyon-Partikel, die machen das. Die temporale Polarisation führt dazu, dass das Raumschiff Enterprise plötzlich im 19. Jahrhundert sich befindet. Kein Mensch weiß, was eine temporale Polarisation ist, aber klingt gut, könnte wahr sein. Und solche Seiten arbeiten auch damit. Sie nutzen häufig intersektionaler Kulturmarktismus, sage ich nur. Ja, also das ist ja wohl der Oberhammer. Jemand, der irgendwas schreibt, was ich für falsch halte, der macht das nicht einfach nur, weil er es nicht besser weiß, sondern der arbeitet wie ein Science-Fiction-Autor. Oder ja, aber was? Da sind wir doch wieder an dem Punkt. Wer hat denn queere Menschen erfunden und deren Rechte? Um Diversity, uns auf den Sack zu gehen. Equity. Wer hat denn diese ganzen Sachen erfunden, die wir auf einmal alle befolgen müssen, wie der Preis sie gerade genannt hatte? Wer hat das denn alles gemacht? Haben das die bösen Faktenchecker von rechts alles gemacht oder was? Das ist wirklich zutiefst unehrlich, Ingrid. Ich bin enttäuscht. Bei den meisten von diesen Begriffen machen die sich ja nicht mal die Mühe, die auf Deutsch zu übersetzen. Na, wozu? Begriffe, die es tatsächlich gibt, die aber auch einfach irgendwie reingeschmissen werden. Technobabble ist so ein Trick, dass man immer so tun will, als hätte man eine Ahnung vom Thema. Das Zweite, ich möchte das nur kurz sagen, Selbsterhöhung, weil es tut mir leid, wer ist Report 24? Die hat in einer gewissen Szene eine Bekanntheit, diese Seite, aber da wird schon so getan, als ob man auf einem Level mit der Austria Presseagentur wäre, was die nicht sind. Never ever. Aber da wird dann auch die Presse naja, ich bezeichnet, so als ob wir uns im Normalen... Ohne das eine Mischung ohne von das Meinung und Fakten, Ingrid? Ohne dieses Outlet jetzt wirklich zu kennen, würde ich sagen, sind die ein journalistisches Outlet, was in Österreich von der Pressefreiheit gedeckt ist, dann sind die durchaus auf Augenhöhe mit der österreichischen Presseagentur, zumindest rechtlich gesehen. Es sei denn, das ist irgendwie verboten oder irgend so ein Ding, was weiß ich, aus Malaysien gehostet wird und gar nicht in Österreich Firma ist oder so. Wir können uns ja, glaube ich, darauf einigen, dass sie nicht so cool sind wie die Website Gorka. Klar, natürlich. Gorka ist der goldene Standard. Alles andere, da macht sie ein Pikachu-Face. War das der Laden, dem ich ein Interview zu Gamergate gegeben habe? Oder war das Tag 24? Ja, ich glaube, es war was anderes. Ja. Aber auch irgend sowas in der Richtung, was Ingrid sicher nicht gut finden würde. Allen journalistischen, medialen Umfeld befinden würden, tun wir nicht. Das ist eine Selbsterhöhung, wo so getan wird, als wäre es 1:1 mit professionelleren Akteuren, Akteurinnen anzusehen. Dann ganz wichtig, da sind sicher einige FaktencheckerInnen heute anwesend, die das leider selbst kennen, dass die Ad hominem-Attacke, weil es dann auch sehr schnell gegen die Personen geht. Hör auf, Ingrid, die lateinischen Worte verwirren mich. Das macht mich ganz durcheinander. Das ist keine redliche Diskussion. Von der Pharmalobby. Es gibt auch ganz schlimme Memes im Internet, wo auch alles Mögliche zusammengebastelt wird von George Soros. Sie kennen das. Aber das ist natürlich auch eine Methode, dass wenn man fachlich keine guten Argumente hat, geht man... Wo alles Mögliche zusammengebastelt wird, George Soros, Sie kennen das. Sie kennen das. Das ist, du machst doch schon wieder das Gleiche, Ingrid. Du erzeugst doch jetzt gerade bei den Leuten ein Bild, wo alles Mögliche zusammengepackt wird. Weil das tust du doch gerade. Du sagst doch gerade, zeichnen Sie jetzt bitte ein Bild in Ihrem Kopf, wo George Soros mit irgendwas anderem kombiniert ist. Und denken Sie dann, dass die Leute, die nicht meiner Meinung sind, Leute sind, die das tun. Und ich meine, bei George Soros kann nun mal niemand abstreiten, dass er sein Vermögen einsetzt, um politischen Einfluss zu nehmen. Also so jemanden sollte man als Journalist kritisch beobachten. Nein, nein, nein, der ist gut, nur Elon Musk ist böse. Ja, und es gibt ja auch überhaupt gar keine historischen Beispiele dafür, dass Pharmaunternehmen mit Lobbyarbeit irgendwelche Scheiße angestellt haben, oder? Ja, oder dass Ärzte oder irgendwelche anderen Autoritätspersonen irgendwas mitgemacht haben, ne? Stichwort Rauchen, hey, Kontergan fällt mir noch direkt ein und ja, viele andere, ne? Blei im Benzin. Gegen die Person. Und zum Schluss nur eins noch, dieser Text ist deswegen auch ganz interessant, die haben dann auch ein paar Faktenbehauptungen drin, die man gegenchecken könnte, aber da ist extrem viel Meinung. Und was solche unseriösen Webseiten am Ende wollen, ist, sie tun so, als ob es bei einem Faktencheck mehr darum geht, wer die heftigeren Kanonen nach vorne schiebt. Da wird mal sehr viel einfach als Meinung in den Raum gestellt und ausgeblendet, dass es bei Faktenchecks ja nicht darum geht, ist das von der Weltsicht unbedingt das Richtige, sondern hier wird eine konkrete Behauptung gemacht. Und das ist doch nur das, worum es geht, verdammt nochmal. Mir geht es nicht um die Welt. Das oder? Es geht. Ja, ist schon krass, wie ignorant sie so ist, ne? Wegen diesen Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Nicht darum, dass die Weltsicht falsch ist. Alter Schwede, ey. Wir überprüfen die. Und dieses Verwischen zwischen Meinung und Fakten, das ist etwas, das unseriöse Seiten permanent versuchen. Weil wenn wir keinen Unterschied machen, was ist überprüfbar und was nicht, da kann man schnell bei jeder möglichen Behauptung landen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, das ist... Ingrid, von Erderwärmung zu sprechen und das Klimakrise zu nennen, ist eine Vermischung von Meinung und Fakten. Das ist schon mal eine Vermischung von Meinung und Fakten. Ja, wie kann man so oberflächlich arbeiten? Wenn dir das nicht gefällt, dann hör auf mit dem Scheiß. Ja. Tja, ich erinnere mich, wie die alle das postfaktische Zeitalter aufbeschworen haben. Dass wir ja jetzt ins postfaktische Zeitalter kommen. Aber nee, jetzt sind wir in dem Faktencheck-Zeitalter. Postfaktencheckischen Zeitalter, ja. Wir checken Tschechisches Zeitalter, okay. Jetzt sind wir im Postmortem-Faktencheck. Interpretationszeitalter sind wir angekommen. Wird alles anders interpretiert, als andere das interpretieren. Und, ja. Oder eben Strohmann hingestellt. Oder Branko Kulic. Ich glaube, wir sind im Strohmann-Zeitalter, wenn es um das Thema geht. Das ist schon ein Problem, Faktencheckismus. Das passt sogar. Ja. Weil es eben zu einem False Balance führen kann. Wenn dann alle Faktenchecks publizieren und die Faktenchecks liefern ganz unterschiedliche Dinge, was soll man noch glauben? Also wir brauchen ein Publikum. Ja, wir brauchen das gute... Vertraue dem Faktencheck, aber nur von uns Gesetz, oder wie? Ja, da gab es auch noch ein Gegenteil von False Balance. Wenn es dann nochmal, komme ich gleich drauf. Publikum, das das erkennen kann. Und da ist sicherlich einerseits all diese Dinge, die schon erwähnt worden sind, Medienkompetenz, Schulungen, all das ist wichtig. Ich glaube aber, ich möchte zum Schluss kommen, dass auch Faktencheck-Organisationen drei Dinge für sich daraus mitnehmen können. Wie viele Finger zeige ich hoch? Ja, das ist auch ein Faktencheck wahrscheinlich dann. Winston. Achso, das Gegenteil ist natürlich das Meinungsmonopol. Genau, so hatte der eine Soziologe das jedenfalls beschrieben. Tja, ich halte 2 + 2 Finger hoch. Wie viele Finger halte ich hoch? Ja, 2 + 2. Ist was? Hast du schon gesagt? Nämlich, Das erste ist, ich habe erzählt von diesem Illusory Truth-Effekt, dass die Wiederholung wirkt. Dass eine Behauptung, die man öfters hört, die wird auch eher für wahr gehalten. Und gerade wenn solche Angriffe kommen, glaube ich, ist Einordnung, Einordnung, Einordnung umso wichtiger. Dass nämlich möglichst immer wieder wiederholt wird, dass solche Methoden gegen all jene aufgefahren werden, die einfach Fakten recherchieren, aufarbeiten. Und die Gefahr ist nämlich oft im klassischen Journalismus. Sie möchte also dieses Mittel nutzen, ja, der Wiederholung der Dauernden, ja? Richtig verstanden. Einfach. Die Leute, die einfach nur die Fakten recherchieren, indem sie zum Telefonhörer greifen und ihren Rolodex nach den Aktivisten durchtelefonieren. Ja, ja, und wie war das? Indem man etwas immer wieder wiederholt, glauben die Leute das, auch wenn es nicht stimmt? Deswegen muss die Einordnung wiederholt und wiederholt und wiederholt werden. Genau, das ist am Ende ein Goebbels-Zitat. Ne? Ich glaube, das sind pflanzenförmige Fakten, die wir hier präsentiert kriegen. Journalismus ist das mehr als bei den Faktencheck Organisationen, aber im klassischen Journalismus ist oft so, es kursiert ein Gerücht, es wird einmal ein Text gebracht, dann kursiert das Gerücht 3 Wochen später, man sagt, hier bringen wir noch was und es heißt, na, das haben wir neulich behandelt, wir haben es eh schon erklärt. Ja, nee, in Wahrheit ist es so, dass man die richtige Stellung hinter die Paywall packt und am besten die ganzen Artikel auch alle hinter die Paywall packt über die Schufte von Rammstein und was weiß ich nicht, was alles. Weil da kann man dann mehr Geld mit verdienen. Gerade bei solchen Online-Debatten sollte man nicht darauf vertrauen, dass man es eh schon erklärt hat, sondern dass immer wieder, wenn es zirkuliert, braucht es diese Einordnung, damit die falsche Information nicht in der Wiederholung stärker sichtbar wird. Zweitens, Sichtbarkeit auf Plattformen und Zugänglichkeit. Ich denke zum Beispiel auch an Search Engine Optimization. Wenn Sie sich Probleme... Ja, das ist der Grund, warum wir immer noch nicht aufhören mit Gamergate. Immer wieder, wenn es zirkuliert, müssen wir es neu einordnen. Ja, scheint möglich zu sein. Thematische Seiten anschauen, die achten irre auf die Art und Weise, wie gut sie in Google sichtbar sind. Da ist das Gute ist auch, dass Google, glaube ich, durchaus oft versucht zu schauen, was ist in den Suchergebnissen drin. Aber dieses Ja, genau, haben die auch geschaut, ne? Gamergate.blog.de, sage ich dann nur. Hm. Und dann? Nach hinten sortiert, oder wie? Ja, ja, das war doch irgendwann mal. Ich war lange Zeit ganz oben, was das Thema angeht. Und dann auf einmal war ich es nicht mehr, nachdem wahrscheinlich ich einmal zu oft über irgendwen geschrieben habe, der Freunde hatte oder so. Ja, die hatten das doch da damals irgendwie bei Twitter geschrieben, so Google, @Google, was macht ihr denn hier mit einem Screenshot davon? Ach, toll. Okay. Nicht, dass ich mit dem, es ist ja nun mal völlig unmonetarisiert und einfach. Wer war das denn? Weiß man das? Ne? Wir wussten das mal, aber das schon wieder war. Lange her. Irgendeiner aus der Bubble da um Rainer Siegel und Konsorten. Oh Mann. Ja, ja, stimmt. Irgendein Kumpel von Rainer, glaube ich. Achten zu Themenkomplexen, wo ich angefeindet werde. Welcher Faktencheck ist sichtbar und wie sichtbar ist auch die falsche Behauptung? Das würde ich sehr empfehlen. Und dann auch die Zugänglichkeit. Diese falschen Behauptungen sind oft super reißerisch, auch ein bisschen kurios in der Tonalität, aber sie sind leicht verständlich. Ein bisschen kurios in der Tonalität. Haben die so einen österreichischen Akzent, Ingrid? Die falsche Behauptung. Leichte Sprache, und die da verwenden die da. Das ist ein inklusives Konzept. Ja, oder es ist einfach schlecht übersetzt, ne? Teilweise ist das sicher auch der Fall. Wenn das ein bisschen komisch in der Tonalität ist. Also daran arbeiten, dass der eigene Faktencheck leicht verständlich ist, vielleicht auch mit Infografiken. Viele Seiten machen das, aber umso mehr ist die Zugänglichkeit hier wichtig, weil es gibt ein Wettrüsten der Zugänglichkeit. Und zum Schluss, ich habe erwähnt, dass Inoculation, also dieses Vorabwarnen, auch basierend auf quasi logikbasierten Fehlschlüssen, dass das besonders effizient ist. Ich glaube wirklich, dass es oft gut ist, wenn Leute informiert werden, dass sie mit einer Falschmeldung in Kontakt kämen, bevor es passiert. Ja, tut uns leid, Leute. Wir haben euch vor Beginn des Streams nicht gewarnt. Aber ihr wisst ja mittlerweile, was das bedeutet, wenn Ingrid an der Reihe ist. Da gab es auch so eine Funktion mit einem dicken Button hier, Falschinformationen oder so auf Facebook. Da hatte doch, glaube ich, der Tischi immer gegen geklagt, ne? Ja, das täuscht. Also solche Dinge gibt es ja tatsächlich. Ne, der hat doch gegen den Faktencheck Hat er doch geklagt. Dass ja, die haben wir doch auf seinem Facebook-Dings haben sie doch veranlasst, dass da so ein Ding draufkommt, glaube ich. So ja, Hinweis. Das war Korrektiv oder so, glaube ich. Ja, könnte sein. Hm. Ja, ja. Unverschämtheit im Prinzip, ne? Also, da muss man das schon auch eindeutig hinterlegen. Und wir müssen damit rechnen, dass diese Angriffe, diese falschen Behauptungen über Faktencheck-Seiten, dass die eher noch mehr werden. Und dann würde ich eher empfehlen, dass Faktencheck-Einrichtungen anfangen aufzuklären, wie sie angefeindet werden. Und vorab Leute zu informieren, wir erleben das, weil wir diese Arbeit machen. Oder anderes Beispiel, Ja, super Beispiele, Ingrid. Also mir fiel jetzt gerade wieder ein, dass die eine Tante von diesen super Faktenchecks bei der ARD früher bei ZAPP gearbeitet hat und bei Amadeo und Antonio Stiftung ehrenamtlich. Soweit ich mich erinnere, war es ehrenamtlich. Also definitiv war sie da, aber ich weiß nicht mehr genau, ob sie da angestellt war. Ich meine, das war ehrenamtlich. Und wo sie auch mit Miro Dittrich zusammengearbeitet hat an irgendwelchen Dingen. Alles Sachen, die niemand erfährt. Und Leute, die da ihren eigenen Film fahren. Oder mit der Geschichte hier mit dem Patrick Gensing, der hatte doch, soweit ich mich erinnere, mal die gleiche Anschrift da irgendwie auf seiner Webseite irgendwie wie die Amadeo Antonio Stiftung. Und auch da solche Dinge. Und da weißt du halt, was du kriegst bei solchen Sachen. Und wenn die da irgendwie über ihre Kumpels da irgendwie reden oder hier dieser Typ, der diesen letzten Gamergate-Artikel bei hier über Shoyoka-Geschichte da geschrieben hat, der ja irgendwie verbunden ist mit dieser Freiraum-Reh-Dame, die wiederum eine Freundin von dieser Shoyoka ist. Das ist zwar kein Faktencheck jetzt gewesen bei Amadeo Antonio, aber einfach dieses Ding, dass alle möglichen Leute aus diesem progressiven Medienumfeld da ringsherum um Journalismus, Faktenchecks und alles andere, dass sie sich da teilweise kennen und dass man da seinen Gleichgesinnten alle Nasen lang zur Seite springt, während man alle anderen Leute bekämpft und dafür halt eine Deutungshoheit haben will, das sind eure Faktenchecks. Und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, wie da so die Netze sind, aber es würde mich sehr wundern, wenn das da nicht so ähnlich läuft. Ja, vielleicht sogar grenzübergreifend. Moderatoren erleben manchmal auch Beleidigungen oder einfach auch falsche Behauptungen über sich selbst. Auch da ist wichtig zu sagen, weil die Person zu dem Thema arbeitet, wird sie desavouiert. Und dass man Leute warnt, bevor sie diese falsche Behauptung hören, damit sie, wenn sie es hören, das einstufen können. Also nicht warnen, bis es schon weit verbreitet ist, sondern selbst überlegen, wie. Aber auf gar keinen Fall jemandem sagen, wenn die Person, die man zufällig auf der Straße gefunden hat, irgendeine linken Politikerin, grünen Politikerin ist oder irgendeine WDR-Mitarbeiterin oder irgend sowas. Ne? Das bitte nicht den Leuten sagen. Das kann die nur verunsichern. Wie bereite ich Leute darauf vor? Und jetzt komme ich zum allerletzten Schlusswort, nämlich das ist leider ein Katz-und-Maus-Spiel, das man da spielt. Das ist leider auch ein ständig neu, weitere Tricks, die hervorgekramt werden. Auch ja, aber wer ist denn die Katze und wer ist die Maus, Ingrid? Intensivere Methoden, Faktencheckseiten schlecht zu machen. Aber diese harte Gegenwehr aus dieser Szene, die deute ich schon als Hinweis. Ja, also zu dieser harten Gegenwehr aus der Szene, sage ich mal, Faktencheck irreführend. Dass dieser Szene. Ja, man lässt sich halt nicht jedem Scheiß unterstellen, ne? Also irgendwelche Aussagen, Meinungen oder sowas. Ne? So ganz recht sind. Und das deute ich schon als Hinweis, dass Faktenchecks wirken. Weil, wenn Faktenchecks nicht einen Teil des Publikums erreichen würden, es schwieriger machen würden, dass manche Geschichten kursieren, dann würden wir nicht solche Reaktionen erleben. Und ich finde, das ist eine Bestätigung. Man sieht, denen wäre lieber diese journalistische Arbeit, die gäbe es gar nicht. Dankeschön. Den da oben, oder wie? Was kann ich also? Einer kleinen Clique von Faktcheck-Ablehnern. So schön, kann man die Sachen nochmal klarstellen, wenn das jemand falsch verstanden hat, wie die Faktenchecker immer alles falsch verstehen. Kann man das nochmal klarstellen, damit ja in der Regel auch gemacht. Also muss man nur hingucken bei den Sachen. Ja, das war's. Den Rest wollten wir uns jetzt eigentlich nicht mehr angucken. Ja, also da könnte man vielleicht weil die ja wenigstens die Kapitelmarken haben, vielleicht ein, zwei Sachen angucken, aber nicht die ganzen 2 Stunden, auf gar keinen Fall. Das ist doch ein Talk hinterher, oder wie? Was sind eigentlich Fakten, was sind die Richtlinien? Und an YouTube wollen sie jetzt ran, ja. Ja, das auch. Sehr fantastisch. Warum bezahlt uns YouTube noch nicht ganz viel Geld? Ein Satz künstliche Intelligenz. Verlässliche Informationen. Ja, ja, verlasse ich mich nicht drauf. Notwendigkeit von Transparenz beim Einsatz von KI. Nutzen Sie KI, Herr Voss. Wer ist Herr Voss? Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Der Digital Services Act, ja, der wird uns alle retten. Ja, bestimmt. Im Gegenteil, das ist alles sehr ernüchternd, ne? Das ist, dass man dagegen einen argumentieren muss, wenn Leute Sachen falsch verstehen, die wiederum aber im Auftrag von Staaten, GZ oder so, da lanciert werden. Wie groß ist die Gefahr des Ausweichens? Ja, wenn wir euch ein Ding zumachen, geht ihr einfach zum anderen Ding. Sowas ja, aber auch. Ja. Arbeiten Sie mit X zusammen. Ein interessant. Bundestagswahl Deutschland 2017. Asymmetrie der Desinformation. Fördergelder, Afrika. Wie ist die Lage in Regionen wie Afrika? Ja, gut, ich meine, da haben wir nochmal eine ganz andere Situation. Was, da ist Hassrede verboten. Einfach. Da wird repressiv geahndet oder so. Warum ist es so schwierig, ein Fördergelder für Faktencheck zu bekommen? Achso, das ist dieser Typ von der DPA, ne? Der war, glaube ich, auch schon bei der Republika. Wir würden sehr gerne mit Influencern zusammenarbeiten als Faktenchecker. Das finde ich total spannend als Projekt. Falls Influencer hier im Raum sind, die eine große Reichweite auf YouTube oder TikTok haben, bitte mal melden. Fänden wir total toll. Wir haben eine Menge Daten für euch zu liefern. Danke. Boah, das erinnert mich gerade an irgendwelche... Wie sollen die Leute zum Kauf von Coca-Cola oder so in Influencen, aber doch nicht politisch? Die doch gar nicht genau, geeignet sind. Im Gegenteil, das kollidiert dann mit den Markenwünschen und dann kriegen sie wieder Werbeverbot oder so. Ganz heikle Geschichte. Keine Glaubwürdigkeit, weil wir haben selber keine. Ja. Lässliche Informationen. Ein anderer Bereich, wo auch Technologie sehr wichtig ist, und das ist ein bisschen was, was vorhin schon angesprochen wurde, verlässliche Informationen den Leuten zur Verfügung zu stellen. Es gibt in der Tat kein Recht darauf, schlechte Informationen auch dennoch eleviert zu bekommen, also nach oben angezeigt zu bekommen. Wir nutzen die Technik dazu, Menschen mit verlässlichen Informationen zu versorgen. Und die werden besonders schlechte, von unserem KI-System. Schlechte Informationen, was soll das denn sein? Wer entscheidet das denn? Was ist das für ein gesetzlicher Rahmen? Ja, also genau. Das ist die Dame von YouTube wahrscheinlich, ne? Wenn das jetzt dieser YouTube-Part hier ist. Okay. Deswegen um die Weltraumaffen auch nur 10.000 Abonnenten. Ja, und festgeschraubte 120 Zuschauer. Heute weiß ich nicht. Und sonst in letzter Zeit ja immer. Ja, 140, Wahnsinn. Frau Frank, da schaue ich Sie an. Die Offenlegung von Algorithmen der DSA soll das jetzt künftig regeln. Wie ist die Policy, die Vorgangsweise bei Ihnen im Haus? Also der DSA sagt nicht, dass Algorithmen offengelegt werden muss, sondern es muss eine Transparenz geschaffen werden zu den zentralen Faktoren, die eine algorithmische Behandlung von Inhalten da ist. Und das machen wir, das haben wir im Übrigen im Vorfeld auch schon gemacht. Wir haben nicht gewartet, bis die DSA gekommen ist, sondern den YouTube-Transparenzbericht, wo Sie auch Informationen zu Algorithmen finden und wie wir sie einsetzen, was zentrale Faktoren dieser Algorithmen sind. Wir haben im Übrigen 80 Millionen einzelne Signale, die sozusagen eine algorithmische Behandlung ausmachen. Zentrale Informationen dazu finden Sie auf der Transparenzseite, wie YouTube funktioniert, heißt sie im Übrigen. Ich lade Sie gerne ein, die sich mal anzuschauen. Ja, ich kann zurück veröffentlichen, das steigt eh keiner durch. Ja, da wird ja auch, das ist natürlich wieder was die aufregt, ne, wenn die falschen Leute zu viel Reichweite kriegen. Ja. Das ist hier das Ding, ne, was sie aufregt. Das ist ja der böse Algorithmus, der leitet die Leute zu den. Ne, diese alte, wie haben sie diese Scheiße nochmal genannt? Das war übrigens auch so ein wissenschaftlich anmutendes Konzept, was totaler Quatsch ist. Hier die Pipeline, ne? Die Alt-Right-Pipeline. Ach so. Ich habe mich gefragt, ob das nicht auch mit Netzneutralität kollidiert, wo doch jeder seitdem gleichberechtigt sichtbar sein sollte, oder war das nicht so? Ja, Ja, kollidiert nicht, Verkehrswege oder? da im Internet, aber was die auf ihren Plattformen machen. Hm, okay. Wie groß ist die Gefahr des Ausweichens, würde ich jetzt einmal sagen, ich weiß nicht, Ingrid Brodnik, dass man sagt, Desinformationskampagnen zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Superwahl, ja global, 2024 blicken. Es gibt Regulative durch den DSA, es gibt Faktenchecking auch global gesehen, also abgesehen von der Ressource und vom Timing, dass man sich da dann konzentriert eher auf Messenger-Dienste. Ich glaube, das Konzentrieren auf Messenger-Dienste, das ist schon länger der Fall. Wir sehen auch, dass zum Beispiel in solchen erhitzten Communities sehr vieles so Sharepick-artig ist. Also es sind so Gags oft, das ist manchmal nicht einmal mehr ein Inhalt, den man groß überprüfen kann. Zum Teil Alter, stimmt's, aber dann erklärt merkt sie man das. gerade Memes oder was? Ja. Ich will hier weg. Nehmen wir mal diese Katze. Es Warte gibt auf, da dass du den Preis-Pikachu gehst. Surprise-Pikachu zum Beispiel, den kann man, wenn man überrascht ist, dann postet man den. Das verstehen die in den Bubbles, die verstehen das. Das ist wie ein Code. Oh Gott. Manchmal hat er eine kleine Armbinde an, das ist dann ein besonderer Code, ja, mit Regenbogen drauf. Kennen Sie Pepe den Frosch? Zum schnellen Weiterreichen. Ich glaube, da gibt es einen Zugang, ist schon auch. Das Gute ist ja, es gibt Menschen, die melden sich dann bei der. Ja, und habt ihr dann, ja genau, ihr habt keine Fakten zu checken, aber irgendwelche Meinungen zum Schlechtfinden, die habt ihr dann damit, ne, die dadurch transportiert werden. Was ihr ja angeblich nicht tut. Sondern ihr interessiert euch ja nur dafür, dass das Richtige ist. Aber wenn irgendwer einen überzogenen Witz macht oder so, dann juckt es euch trotzdem in den Fingern. Der DPA. In Österreich kann man vieles auch den örtlichen Faktencheckern, Faktencheckerinnen melden. Mimikama ist eine Seite, die hat auch eine große quasi User-Bekanntheit. Nicht gerne wieder. Ich glaube, dass dann auch Faktenchecks, zum Beispiel die aus Sharepick kommen, das machen auch manche Einrichtungen zunehmend, ein guter Ansatzpunkt sind. Und wenn wir über dieses Ausweichen sprechen, habe ich ja eher die Sorgen, dass das Ausweichen andersartig funktioniert. Wir haben solche neuen Seiten wie Report 24, ist eh nicht mehr neu, aber war in der Corona-Zeit neu. Und es ist dann oft, dass sehr viele Faktencheck-Einrichtungen zunehmend darüber berichten und das zunehmend aufklären. Und oft habe ich den Eindruck, dass irgendwann diese Seiten, vielleicht auch wegen personellen Umwälzungen, ein bisschen kaputt sind. Also im Sinne von, vielleicht haben sie keine Reichweite mehr oder vielleicht ist ihr Image schon so negativ öffentlich bekannt, dass es auch nicht mehr so gut geht, dass das verbreitet wird. Und da ist das Ausweichen oft eher, dass halt sofort eine neue Seite gestartet werden kann. Also das Ausweichen ist nicht nur ein Plattform-Ausweichen, sondern auch ein Player-Ausweichen. Und das ist ein großes Katz-und-Maus-Spiel. Größtes Beispiel in Österreich, unzensuriert.at als FPÖ-nahe Seite, die war meiner Wahrnehmung ein paar Jahre viel sichtbarer als heute, mehr Thema. Und dann gab es sehr viel Journalismus, bis hin zu einer deutschen Journalistin, die es geschafft hat, so quasi ein Video aufzunehmen, wo die sich selbst verraten. Und das hat denen geschadet. Aber dann die gute Nachricht ist, das wirkt. Die schlechte Nachricht ist, man kann halt sehr schnell eine neue Webseite starten. Okay. Ja, einen neuen Faktencheck kann man nicht starten. Ne? Oder eine neue NGO. Ja, das ist aber doch gut. Das garantiert, dass die Fördergelder auch im nächsten Bewilligungszeitraum fließen. Das ist ja das Wichtigste. Genau. Schönes Standbild übrigens. Da kommt dann doch das Fellbällchen hoch. Weil Sie Meinungsfreiheit ansprechen, Frau Lackner, da komme ich zu Ihnen. Wenn es um Behörden und auch die Politik geht, die sich dieses Thema annimmt, dann geht es ganz oft schneller mal in die Richtung Löschen, Zensur. Dieser Spagat, wie begegnen Sie dem in Ihrer Praxis, in Ihrem Alltag? Naja, schwierig, ja, weil was Herr Voss eben gesagt hat, kann man eins zu eins im traditionellen Fernsehen auch finden. Wir haben auch entsprechende Verfahren und genau was Sie sagen, nämlich sozusagen die Tatsachentreue, ja, ist was anderes als Meinungen. Und das Problem ist, dass quasi falsche Tatsachenbehauptungen als Meinungen klassifiziert werden und damit sozusagen eine Beschränkung der Meinungsfreiheit. Ja? Also das ist etwas, und da ist der Zensurvorwurf, und würde auch das, was die Ingrid Brodnik vorher gesagt hat, dass auch derjenige, auch die Behörde zum Beispiel, die sich damit befasst, natürlich auch Gegenstand dieser Delegitimierung wird, ja, indem man gesagt wird, ja, das ist jetzt ein staatlicher, gelenkter, von dem Soros-Imperium gelenkte Organisation. Also das haben selbst wir auch. Ja, aber eine Meinungsäußerung, die begründet wird, mit einem falschen Fakt, ist natürlich irgendwie problematisch, aber sollte ja vielleicht auch trotzdem nicht verboten sein. Ich meine, immerhin wird der Fakt da genannt und dann kann ja jeder den Fakt prüfen und eigentlich und dann ist wieder gut, sozusagen, wenn man dann rausfindet, dass es eben falsch war. Ist natürlich ein bisschen schwieriger und so. Das ist übrigens meine Meinung und deswegen darf ich jetzt nicht geprüft werden. Funktioniert aber nicht. Ganz grundsätzlich zu diesem Thema. Wie funktioniert das? Also auch Wer wollte was sagen? Ja, nee, es kommt schon der nächste Punkt. Ich wusste gerade, ob hier noch was Interessantes irgendwo ist. Was ist Gadmo? Frau Lackner, bitte. Ich wollte etwas sagen zu Gadmo. Und Gadmo ist ja der deutsche Hub für Edmo, was eine Einrichtung ist. Deutschsprachige, ne? Genau. Ach so, der deutsche Hub für Edmo. Gadmo ist der deutsche Hub für Emo. Gut. Ja, hilft mir noch nicht so ganz. prinzipiell finanziert von der Europäischen Union, ist aber unabhängig. Ich habe schon davor gesagt, warum das so wichtig ist, dass sie unabhängig sind. Mittlerweile gibt es 14 solcher Hubs, also die EU ist covered. Das ist deshalb auch von Bedeutung, weil sie einen Ansprechpartner darstellen können, ja, der sozusagen verlässlich ist und einen Überblick hat über den jeweiligen Sprachraum. Da gibt es auch eine Webpage und finden Sie auch die anderen Informationen. Okay, ich muss auf gatmo.de, ja, schaue ich da mal. gadmo.de. Genetisch modifizierte Meinungen sind das dann, oder wie? Oh ja. Spricht hier Xi Jinping zu Annalena Baerbock? Ja, das ist eine Übersicht von Faktenchecks, ja. Das Digital Media Observatory. Genau. German Austrian Digital Media Observatory. Vermeintliches Einkommen von Kevin Kühnert enthält irreführende Angaben. Schnüffeleinrichtung oder was, ja? Die sind auch Schnüffelei wieder oder was? Oder? 7 Degrees of Kevin Kühnert. Vollständiges Video zeigt, Lauterbach wurde geimpft, ja. Weil er einmal die Brille nicht auf hatte. Weil die Ärztin einmal eine Brille auf hatte und dann doch die Brille auf hatte, während die Nadel im Arm war. Irgendwie sowas, ja. Wurde wahrscheinlich sogar zweimal geimpft. Der ist doppelt falsch, der Faktencheck. Ja, egal. Ja, ist auch schön, was wir bei Kühnert hier geschrieben haben, nämlich, dass sein Gehalt angeblich falsch ist und das, was da falsch ist, ist die sogenannte Kostenpauschale, die irreführend noch dazugerechnet wurde, ist für Kosten wie Miete des Wahlkreisbüros gedacht und unterliegt zudem keiner Steuer. Ja, das ist dafür gedacht, genau. Und das heißt Pauschale. Und warum heißt das so? Warum heißt denn das wohl Pauschale? Weil das ganz genau nur in der Höhe ausgezahlt wird, die nötig ist, oder wie? Oh Mann. Aha. Interessant. Es gibt eine Best of Fact-Checking Map. Ja. Und da wird eine interaktive Landkarte mit den spannendsten Faktenchecks aus ganz Europa herausgegeben. Mhm. Ich kann mich kaum halten. Den muss ich sofort besuchen. Und wir können Online-Kurse machen. Ja. Workshop für Jugendliche. So bist du zum Faktencheck-Profi. Oh mein Gott. Das lassen Sie mal machen. Ja, gibt es da Bildungsgutscheine für? Korrektiv, bilde dich. Wir erklären die wichtigsten Grundbegriffe und begriffliche Unterschiede, geben Tipps, wie du Falschmeldungen erkennst und recherchieren kannst und selbst Detektiv oder Detektivin im Netz wirst. Ja, die Tipps, die sind doch bestimmt schlecht. Kapitel 3, daran erkennst du eine seriöse Webseite. Ja, ich glaube, da kann man nochmal drauf oder wenn wir da jetzt weiter einsteigen. Ja, da ist genug Material. Die ganzen Online-Kurse sind ja alles YouTube-Videos auch. Nee, ich steige aus. Ja, vielleicht will ich manche Dinge auch gar nicht lernen. Also. Mhm. Was. Wenn das nutzlos ist oder falsch, dann will man das gar nicht können. Oder nutzlos und falsch. Ja. Oder von Ingrid, aber das ist ja fast dasselbe. Ach, Ingrid, hätte so schön sein können, echt. Ingrid. Mal so ein Tag der deutschen Einheit, an dem man irgendwie hinterher sagt, man hat. Wenigstens hat man an dem Tag was Sinnvolles gesehen, aber irgendwie wäre man doch besser in den Wald gegangen. Ja, ich glaube, das mache ich auch noch. Es war fast dunkel, aber es ist ja noch nicht zu spät heute. Wo gibt es denn bei dir Wald? Ja, Dortmund hat 50% Grünfläche. Oh. Deswegen gibt es ja jedes Jahr den 50% Marsch. Das wird immer enger. Sind es bei 50,1 mittlerweile oder so. Nu. Ja, gut, dann muss ich da mal ein Haus abreißen, damit die Bilanz stimmt. Ja, das Ganze noch mal ein paar Bäume von. Das ganze Moos, was in den Zechen wächst, oder wie? Christ, in Zechen wächst doch kein Moos. Unterirdisch gilt nicht dazu. Gehört nicht dazu. Nee, eigentlich nicht. Nicht Zechen mit Zehen verwechseln. Ja. Moos wächst im Wald. In meinem Portemonnaie wächst das jedenfalls nicht. Obwohl er auch immer gerne leer ist. Ja. Ja, in diesem Sinne, ne, einen schönen Tag der Deutschen Einheit wünschen noch. Helmut Kohl, Gedächtnistag. Ich will nichts mit der Sache zu tun haben. Das war alles die komische alte aus dem Osten. Wir sehen uns am Sonntag, würde ich sagen. Bis dahin lest ihr Knicklicht, Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin. Ja, wird es noch gehen. Genau, folgt den Weltraumaffen auf Twitter. Die sind auch sehr gut, habe ich gehört. Und haben auch wieder Zugriff auf ihren Account. Ja, da gibt es jetzt auch wieder ein bisschen Interaktion. Ja. Genau. Nicht nur fremde Hassposts, ja. Tja, dann fördert mal, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Da wäre ich auch dafür. Ja. Lasst euch gut gehen. Tschüss, tschüss, kommt der Marxismus. Geht ihr über Marxismus?